Reflexion zum kommenden Aufstand auf Radio FSK 93,0 und 101,4 im Kabel. Heute geht es um Pier Paolo Pasolini. Es gibt am Dienstag, den 27. Mai, 20 Uhr auf Kampnagel im Rahmen der Reihe Babylonia oder Babylonia eine Veranstaltung Be a Good Dissident, Pier Paolo Pasolini. Ich weiß sehr wohl, wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein zur politischen Aktualität von Pasolini. Und darum über diese Person und über die Thematiken, die mit Pier Paolo Pasolini verknüpft sind, freue ich mich, dass ich heute hier live im Studio von FSK begrüßen kann. Gabriella Angeledu. Hallo. Hallo. Fabian Kunz. Hallo, hallo. Buongiorno. Und Karl-Heinz Delvo. Hallo, Karl-Heinz. Hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute in den nächsten zwei Stunden der durchaus komplexen, widersprüchlichen Person von Pier Paolo Pasolini werden nähern können. In der Vorbereitung wäre ein zu großes Wort. Auf die heutige Sendung ist mir ein Buch, welches ich 1979 mir gekauft und dann auch gelesen habe und wo ich auch bestimmte Stellen sehr sorgfältig unterstrichen habe, ist mir also dieses Buch Freibeuterschriften Pier Paolo Pasolini in die Hände gefallen. Und vielleicht, und das wäre so die Frage, die sich mir gestellt hat, wie wollen wir uns denn überhaupt der Person Pasolini nähern? Diese Frage auch vor dem Hintergrund, dass möglicherweise die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer die Person, das Werk, das Wirken, die Filme, die Aufsätze, das Engagement und auch die Umstände des Lebens von Paolo Pasolini und auch seines Todes gar nicht so kennen. Ich möchte vielleicht eingangs aus diesem Buch, aus dem Vorwort von Maria Antonietta Macchiocchi, Pasolini, die Ermordung eines Dissidenten, einen Absatz vorlesen. Der ist ganz kurz, aber vielleicht umschreibt er ja vielleicht die Fragestellung, mit denen wir uns hier beschäftigen werden. Also Zitat. Pasolini ist im November 1975 ermordet worden. Einige Tage später schrieb ich in Le Monde: Es handelt sich um ein politisches Verbrechen. Pasolini ist von einer Welt ermordet worden, die sich entschieden gegen ihn sträubte, die seine Übertretung sexueller, politischer und künstlerischer Tabus einfach nicht ertrug. Diese nahtlose, öffentlich zur Schau getragene Einheit von Engagement und Leben. Der Hass, der Pasolini von einer ganzen Gesellschaft entgegenschlug, hat sich in der Inszenierung eines Verbrechens verdichtet. Einer öffentlichen Hinrichtung, einem Lehrstück vor aller Augen. Dieser Kommentar, unmittelbar nach dem Tod Pasolinis, brachte damals alle gegen mich auf. Die empörte Geistlichkeit, die bigotten Moralisten, die Apologeten des herrschenden Systems und selbstverständlich die KPI mit ihrer obligaten Verurteilung. Er habe seinen Tod gesucht, gewollt, er habe ihn geradezu bestellt oder besser, das heißt analytischer gesagt, er sei todessüchtig gewesen. 2 Jahre lang hat man sich mit diesen Erklärungen begnügt. Soweit das Zitat aus dem Vorwort der Freibeuterschrift. Ist das eine Einführung? Werden diese Zeilen dem Leben, dem Werk, dem Tod, der Todesumstände und der Wirkung von Pasolini gerecht? Was meint ihr? Fabian. Tja, das ist natürlich auch gleich eine schwierige Frage, aber auch eine sehr interessante Frage, die ich jetzt einfach mal provokativ mit Nein, radikal Nein beantworten würde, weil sie sozusagen ablenkt vom wesentlichen Werk von Pasolini, das vielfältig war, das nicht nur, das natürlich im Wesentlichen auch, wie das im Vorwort zum Ausdruck kommt, sehr rabiat war oder sehr eine verzweifelte Komponente hatte, vor allem im letzten Drittel, denke ich, seines Lebens, in den letzten 5 Jahren seines Lebens, in den 70er Jahren, das aber durchaus vielfältiger ist. Und ich denke, dass sozusagen die Hervorhebung dieses Tragischen, das lässt sich natürlich aus dem Kontext, damals war das selbstverständlich, dass man das gleich thematisiert hat und auch in einem größeren Kontext von einem politischen Verbrechen sprechen wollte. Das lässt sich natürlich aus der Logik der journalistischen Bedürfnisse lässt sich das natürlich erklären. Ich denke, dass es aber nicht sehr sinnvoll ist, heutzutage, um auf die Frage, die du eigentlich am Anfang gestellt hast, zurückzukommen, das heutzutage direkt in den Vordergrund zu stellen, weil das ablenkt sozusagen von der Komplexität und vom wirklichen Interesse des Werks Pasolinis. Und ich hoffe, dass wir im Laufe der Sendung vielleicht auch auf diese Frage zu sprechen kommen. Ja, also die Veranstaltung vom Kampnagel, die du erwähnt hast, die ja auch flankiert wird von anderen Veranstaltungen. Genau, zu Pasolini, da kommen wir auch noch drauf. Die haben einen Gast, der heißt Giorgio Galli aus Mailand, ein Historiker, er hat ein Buch geschrieben, der wird im Leica Verlag, das wird im Leica Verlag auch von Hamburg hier, wir haben den Chef sozusagen, haben wir hier in unserer Runde, Karl-Heinz Delvo, wird veröffentlicht werden. Und dieser Historiker, der bestreitet beispielsweise das, was die Maciocchi, die du zitiert hast, unterstreicht, bestreitet das sozusagen. Er sagt, naja, also Pasolini hat eigentlich alles andere als eine rabiate, pessimistisches Engagement an Tag gelegt, sondern ein sehr konkretes, eigentlich auch ein sehr hoffnungsvolles. Und insofern war auch diese Todessucht, die du angesprochen hast, die dann von einigen, vor allem auch von seinen Freunden, ins Spiel gebracht wurde. Und dieser unglückliche, tragische Umstand seiner Ermordung war eigentlich nicht so sehr, also sollte nicht so sehr als eine Krönung oder als eine Metapher seines Lebens übertrieben in den Vordergrund gerückt werden. Wie seht ihr das? Also, Karl-Heinz? Ich würde ihm genauso zustimmen. Und ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt einen Überblick über das gesamte Werk von Pasolini hat. Ich bin als einer der Mitherausgeber und Mitverleger im Leica Verlag über den Film, auf den wir nachher sicher noch zu sprechen kommen, jetzt nochmal aktuell zu Pasolini gekommen. Aber in unseren Diskussionen, die wir hatten und in den Passagen, die wir uns angeschaut haben, ist mir eine haften geblieben aus einem der Interviews, die Pasolini gemacht hat. Und da sprach Pasolini davon, dass er macht einen Unterschied zwischen Hoffnung und Utopie, nicht? Und sprach und daraus, dass er früher als junger Mensch und bis zu einem bestimmten Alter von der Hoffnung bestimmt war, weil die Hoffnung etwas ist, wo man sozusagen konkret in der aktuellen Wirklichkeit etwas verändern kann, und dass sich das bei ihm gewandelt hat und die Hoffnung zu, also die Gewissheit, dass es eine Veränderung geben kann, das ist zur Utopie geworden, nicht? Das ist aber das Einzige aus diesen ganzen Sachen, die ich mir angeschaut habe, die ich im Kopf habe, wo ich sagen würde, da spricht jemand davon, dass man das Befreiung eigentlich wahrscheinlich so nicht mehr geben wird oder für ihn, für das eigene Leben so nicht mehr geben wird, aber daraus eine Todessehnsucht zu kreieren, das halte ich für banal und tatsächlich so, das sind so weiß ich nicht, also simple Erklärungen, die auch versuchen, Schuld abzuwälzen, nicht? Und ich finde diesen Ansatz der Frau, die du da zitiert hast, sozusagen, dass sie sagt, natürlich ist er von der Welt, von einem großen Teil abgelehnt worden, den finde ich so vom Ansatz, finde ich den deutlich fruchtbarer, als hinzugehen und zu sagen, er hatte eine Todessehnsucht, also hat sich das erfüllt, nicht? Nein, eigentlich ist er selber schuld, du landest immer irgendwie beim selber schuld. Und also ich sehe Pasolini nicht so, und dafür ist er zu widersprüchlich, als dass man sagen könnte, widersprüchlich radikal, nicht? Das heißt, widersprüchlich radikal bedeutet ja auch, dass jemand offen bleibt für etwas. Das ist ja das Wichtige auch, nicht? Wenn du kannst ja auch eine Radikalität haben, die längst auch schon geschlossen ist. Dann bist du mal, in der damaligen Zeit in Italien bei der Kommunistischen Partei gewesen. Da ist schon alles sozusagen formiert, geschlossen und so weiter. Und das hat er nicht. Und diese Offenheit, die ist für mich damit verbunden, dass man immer noch eine Lebenshoffnung hat. Gabriella, wie siehst du ja, ich würde die auch Fragmente, die du recherchiert hast? Ich würde auch sagen, dass jetzt was du jetzt vorgelesen hast, also das hatte eher mit der medialen Darstellung zu tun hier wie in Italien. Also ich finde das ja auch richtig schade, dass die Figur von Pasolini jetzt hinter dem diesem Mord verschwindet, also der angeblich politische Hintergründe haben soll, mit dem Fall Mattei in Beziehung gebracht wird. Ich bin auch keine Pasolini-Kennerin, ich habe mich ja auch nie wirklich intensiv damit beschäftigt, da kann Fabienne bestimmt mehr dazu sagen, aber das ist wirklich eine der vielen Art und Weise, sich nicht wirklich mit Pasolini sich beschäftigen zu wollen. Vielleicht war er wirklich zu unbequem. Und vielleicht war er im positiven Sinne ja so radikal und auch widersprüchlich, weil er hat ja selber, das Zitat ist glaube ich von ihm, ich weiß sehr wohl, wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein. Genau. Ich bin nun auch kein Pasolini-Experte, aber ich fand das Thema ja, als wir Karl-Heinz darüber gesprochen hatten, über die Thematik von Pasolini, fand ich es für mich bemerkenswert, dass ich das eine Buch Freibeuterschriften 1979 mir gekauft habe und es gibt noch ein anderes Buch, das habe ich glaube ich 1981 mir gekauft, Pasolini, Leben und Werk von Enzo Siciliano, und die Gedanken, auch was das Leben, das widersprüchliche Leben, die widersprüchlichen Positionen von Pasolini betraf, hat mich schon sehr beeindruckt. Also gerade nicht diese scheinbare Lagerdogmatik, also er war Kommunist, er war gegen die Abtreibung, die Frage des Faschismus hat er sehr unkonventionell, ich weiß gar nicht, ob das so das richtige Wort ist, aber diese differenziert besprochen. Er hat was für damalige Verhältnisse sehr überraschend war, ja auch bei den Auseinandersetzungen zwischen den intellektuellen Studenten gegen die Polizei, ja auch Partei ergriffen für die aus der Arbeiterschaft oder aus dem deklassierten Proletariat kommenden jungen Polizisten ergriffen. Also er war nicht so einfach einordnungsfähig. Also das geht übrigens dann noch viel weiter. Also ja. Er war auch gegen lange Haare beispielsweise. Genau, es gibt ein Buch, beziehungsweise es gibt einen Artikel, wo er ja auch beschreibt, wann er zum ersten Mal in Anführungsstrichen Langhaarige gesehen hat. Ich glaube, das war in Prag. Also das ist schon sehr komplex. Aber wenn ich mir auch diese Schrift mit den Glühwürmchen auch heute nochmal reinziehe, merke ich halt eben, dass ja auch gerade diese Frage des Faschismus und auch der Konsumgesellschaft, also was ist Faschismus und was ist das Spektakel in der Konsumgesellschaft und welche Rolle spielen auch die elektronischen Medien, also TV, das waren schon sehr utopische, aber doch sehr unkonventionelle, widersprüchliche Gedanken, und heute ist mir auch nochmal so durch den Kopf gegangen, die Demokratia Christiana gibt es in der Form nicht mehr, die KPI gibt es in der Form auch nicht mehr. Was ist eigentlich aus diesen Kämpfen übrig geblieben? Der Faschismus, wie stellt er sich heute dar? Was ist die Rolle der Medien? Und jetzt komme ich wieder zu euch und zu den verschiedenen Veranstaltungen. Also es gibt eine Reihe im Metropolis mit Pasolini Film. Es gibt die Veranstaltung am Dienstag, 27. Mai, 20 Uhr, Kampnagel, Babylonia. Und es gibt ja noch eine Buchvorstellung im Instituto Cultura. Istituto Italiano di Cultura. Ah, du sprichst das so schön aus. Das ist, die Veranstaltung ist wann? Die ist dann gleich am Tag nach der Veranstaltung im Kampnagel findet eine Debatte statt mit diesem Historiker, der eben dessen Pasolini-Buch vom Leica Verlag veröffentlicht wird. Und es ist dann eigentlich eine Buchbesprechung. Ja. Und jetzt wäre ja sozusagen die Frage, was war euer, ich denke jetzt mal, verlegerisches Interesse? Die Frage würde an Karl-Heinz gehen. Was ist das Interesse bezogen auf die Filme? Da gab es ja, die Taz hat ja auch gestern, darüber berichtet, ihr, Gabriella, ihr habt einen Film wieder sichtbar, sehbar gemacht. Fabienne, du bist ja auch dabei bei diesen Veranstaltungen. Du hast, was hast du? Du hast ja auch eine ganze Menge gemacht hier. Naja, nee, wahrscheinlich viel weniger als die anderen beiden, aber also meine bescheidene Qualifikation in dieser Runde ist dann eigentlich nur dieses Buch hier, das ist von Galli, das wir ja schon angesprochen haben, ja. Dieses Pasolini-Buch, das verschiedene Positionen beleuchtet, oder man könnte es vielleicht so zusammenfassen, das versucht, die politische Identität von Pasolini historisch nachzuvollziehen, chronologisch nachzuvollziehen und in diesem Zusammenhang natürlich auf alle diese Themen, die du vorhin angesprochen hast, also seine Einstellung vor allem dann zur beispielsweise zur 68er Revolution, dann zur flächendeckenden Konsumgesellschaft in Italien, zu den verschiedenen Referenden, das heißt die Abstimmungen, die in den 70er Jahren stattgefunden haben, zur Möglichkeit des Scheidungsrechts, zum Abtreibungsrecht. Alle diese Fragen werden von Giorgio Galli behandelt und er versucht sozusagen einen kohärenten politischen Gedanken von Pasolini zu extrapolieren und den als für heute absolut notwendig sozusagen an die Zukunft Italiens und vielleicht eben auch Europas weiterzuspielen. Karl-Heinz, dein verlegerisches Interesse oder auch dein persönliches Interesse, dass du dich mit Pasolini beschäftigst? Ich will gleich nachher, vergiss es nicht, nochmal darauf zurückkommen, was du angesprochen hast in Bezug auf das Utopische und diese Frage mit dem Faschismus. Und ich finde ich sehr spannend. Mein verlegerliches Interesse, Gott, das wollen wir jetzt gar nicht hier so weit besprechen. Wir gehen halt diese Bibliothek des Widerstands raus, nicht? Und sind seit zwei Jahren sind wir dabei, zu Italien der 60er Jahre etwas zu publizieren. Und in diesem Kontext sind wir auf diesen Film 12. Dezember 1969 gestoßen. Da geht es um einen Anschlag von Neofaschisten auf die Landwirtschaftsbank an der Piazza Fontana in Mailand mit 17 Toten und über 88 Verletzte. Das ist der Beginn in Italien, man kann das so sagen, ich weiß gar nicht, ob es der erste war, oder aber es ist irgendwie der Auftakt einer ganzen Serie, an deren Ende fast 200 Anschläge stehen, deren Ziel es war, die Bedingungen herzustellen, in der sozusagen die Militärs putschen können und verhindern können, dass eine kommunistische Regierung eine besondere Rolle in Italien spielen wird oder vielleicht sogar die Macht bekommt und Italien damit aus dem westlichen Block ausscheidet. So, das ist erstmal so, wir wussten, dass es diesen Film gibt und ich habe dann glücklicherweise meine heutige Kollegin Gabriella kennengelernt, die dann in Italien alles recherchiert hat und sehr viel dazu gemacht hat und über Monate Recherche, nicht erstmal darüber, wer die Rechte an diesem Film hat und so weiter, dann am Ende diesen Film gefunden hat. Und den habe ich mir zuerst auf Italienisch angeschaut und mein Italienisch ist sehr rudimentär, um das mal darzustellen. Man bekam aber über das, was man im Film gesehen hat, schon einen Eindruck, um was es da ging. Es ging sehr um die stark italienische Arbeiterklasse und deren Wut, das war auch darin zu erkennen. Und wir haben uns dann entschieden, diesen Film zu nehmen. Nachdem wir den Film gefunden haben, war er in einem sehr schlechten Zustand. Der Film ist dann restauriert worden. Das hat mein Kollege Willi Bär und die Pasolini-Gesellschaft in Bologna übernommen. Da sind jetzt erstmal so ein bisschen der vielleicht auch langweiligere verlegerische Hintergrund dazu. Aber nachdem wir angefangen haben, uns dann, oder ich, muss ja von mir reden, Fabienne ist ja schon seit Jahren mit Pasolini beschäftigt, sich nochmal neu mit Pasolini zu beschäftigen, habe ich dann diesen Text Das Verschwinden der Glühwürmchen gelesen, nicht? Und war doch sehr, sehr beeindruckt über die Hellsichtigkeit, mit der jemand 1900 wann war das, 74? 74, ja. 74 sozusagen gesehen hat, dass es wie die ökonomischen Prozesse in der Gesellschaft, nicht, die er dann, glaube ich, an anderer Stelle auch als Konsumfaschismus bezeichnet, sozusagen die ganzen traditionellen Werte und Normen in der Gesellschaft auflösen, auf der aber die alten politischen Instanzen sozusagen basieren, nicht? Und die basieren darauf, dann sieht er, die lösen sich auf und dann sagt er, deren Fundament verschwindet also und kündigt an, dass die verschwinden werden. Und das ist ja tatsächlich auch so gekommen. Die DC ist verschwunden und die PGI ist inzwischen auch weg. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt von den alten politischen Instanzen überhaupt noch jemand da ist. Es sind dann irgendwelche neuen Formationen gekommen, aber die wechseln, wenn ich mir alleine Berlusconi anschaue, ja ständig irgendwie den Namen und den Zusammenhang. Und das sind ja eigentlich nur noch Gruppen, denen irgendwelche Machtbündnisse, die ihre eigenen Interessen dort verfolgen. Aber die haben eigentlich kein besonderes ideologisches Konzept mehr, sondern sie sind selber auch nur noch sozusagen die Verlängerung der Logik und der Rationalität der Warengesellschaft, nicht? Und da käme ich dann kurz auf das, da können wir gleich auch noch mal weiter drüber reden und vielleicht auch das andere, da käme ich dann auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast, was ich aber nicht als utopisch sehe, sondern es gab in den 70er Jahren, da beziehe ich also teilweise auch andere, einige Linksradikale, da zählen die Roten Brigaden, zählen aber auch die RAF und zählen andere Leute dazu, die die Bedrohung nicht darin gesehen haben, dass jetzt es nur einen US-Imperialismus und irgendwelche Militärstrategien gibt, sondern die Bedrohung darin gesehen haben, dass sozusagen die gesamte Lebensrealität konsumierbar gemacht wird, von der Warengesellschaft durchzogen wird, umgesetzt wird, verwertbar gemacht wird und dass sich alles andere sozusagen darunter auflöst. Und dass Pasolini zu denen gehört hat, die das erkannt haben, nicht, das ist schon unschätzbar wichtig, das muss man würdigen in der damaligen Zeit. Und das alleine gibt schon aus meiner Sicht eine Legitimation zu erklären, der Mann kann für uns heute noch wichtig sein, wenn wir uns mit seinen Sachen beschäftigen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns da jetzt mit beschäftigen und sagen, da ist jetzt hier die Lösung unserer Probleme drin oder sowas, sondern der hat eine bestimmte Art und Weise einer Denke entwickelt oder einer Analyse entwickelt, die viel tiefer geht als irgendetwas, was man sonst oberflächlich kommt, wenn man dann irgendwie dieses Machtbündnis will das und das Machtbündnis will das, wenn man das auseinanderklamüsert. Also wenn ich da etwas dazu, ich finde, das, was Karl-Heinz jetzt gerade gesagt hat, ist von höchstem Interesse, aber ich sehe, dass du auch das Buch aufgeschlagen hast, vielleicht hast du ja Lust, dann daraus was vorzulesen, nachher diesen Text, den Karl-Heinz angesprochen hat von den Glühwürmchen, den man vielleicht auch ganz kurz sozusagen den Zuhörern, den potenziellen Zuhörern sozusagen vorstellen könnte, weil er wirklich von einer großen Kraft ist. Aber ich würde da Karl-Heinz vielleicht auch eigentlich eine Frage stellen und die mich in diesem Zusammenhang sehr beschäftigt. Vielleicht zuerst eine kurze Klammerbemerkung machen. Also ich finde es sehr wichtig, genau zuzuhören, wenn Karl-Heinz sagt, es geht nicht darum, in Pasolini die Lösungen unserer Probleme zu suchen. Das ist so eine komische Angewohnheit, die gerade auch in Italien die linke Kultur hat, nach dem Veltro zu suchen. Der Veltro ist sozusagen der Erlöser, also eine christliche Figur sozusagen. Ja, also so ein bisschen das, was Gramsci war, also eine Art Che Guevara, den man überall aufhängen kann und an dem man sich sozusagen im Nachhinein, nachdem er nicht mehr da ist, wenden kann, so als hätte er alles durchdrungen und wäre eine unerschöpfliche Ressource zur Lösung aller Probleme. Also das kann wahrscheinlich nicht sinnvoll sein bei Pasolini. Dafür ist er eben auch viel zu widersprüchlich. Und dieser Widersprüchlichkeit lässt sich ja wirklich nur im Kontext seiner Zeit richtig auflösen. So scheint mir zumindest. Also es geht nicht darum, aus Pasolini einen Propheten zu machen, um es ganz, ganz kurz zu machen. Aber es gibt eine gewisse Tendenz dazu, das oft zu machen. Und das, denke ich, ist völlig nicht sinnlos, weil das bringt dann nur wieder dazu, eine Gegenbewegung zu gegen Pasolini zu machen. Wenn ich darf, ein einziger Punkt, den ich sozusagen fragen möchte an Karl-Heinz oder auch an Gabriella und an dich, Kaffee. Ja. Wenn Karl-Heinz sagt, dass es beeindruckend ist, welche Kraft sozusagen oder wie scharfsinnig die Analyse von Pasolini war in den 70er Jahren und dass sie sozusagen auch für uns immer noch ein wichtiger Sinngehalt enthält, dann frage ich mich, ob das in seinem Fall eigentlich gar nicht so sehr, aber da kann man ganz anderer Meinung sein, gar nicht so sehr mit einem politischen Vermögen, sozusagen von einem analytischen Vermögen zu tun hat, sondern vielmehr mit einer unglaublichen Intuition. Ja. Ja, also, und hier käme eben dann ein wichtiger Punkt auch mit ins Spiel, den man wirklich nicht ausschließen sollte in jeder Diskussion über Pasolini, nämlich die literarische Dimension. Und nicht, um vom Politischen abzulenken, im Gegenteil, um das zu verquicken. Sozusagen. Und vielleicht auch eine ästhetische? Ästhetisch ist richtig, das richtige Wort, nicht das literarische. Ästhetisch ist richtig. Ja. Also ich würde dem wirklich sehr zustimmen und ich glaube, die wirklich tiefen Analysen, die kommen aus der Intuition heraus. Ich glaube, dass diese Begrifflichkeit, dass die sehr wichtig ist, wenn man sagt, es ist eine Intuition gewesen, es war jetzt keine irgendwie in irgendeiner Form eine Gesellschaftsanalyse gewesen, die man macht und da zieht man dann einen bestimmten Schluss heraus, sondern der ist ja auch selber aufgewachsen in dieser Gesellschaft und hat ja auch selber, der hat ja was erspürt und empfunden, so nicht. Und er hat diese, und das, seine Intuition ist, dass dieser Modernisierungsschub, das kann man ja analytisch auch so nehmen, dass der da kommt, dass der sozusagen über das gesamte Subjekt hinweggeht und dieses Subjekt auf den Kopf stellen wird. Ich glaube, das ist eine Intuition, die hast du in dem Moment, wenn diese Prozesse passieren, kannst du den gar nicht als Begriff haben. Ich kenne niemanden. Vielleicht gibt es manchmal jemand, Leute, ganz besondere Intellektuelle, die das dann so gleich sozusagen begreifen, aber du spürst etwas, da ist etwas da, das will dein Inneres selbst sozusagen vollständig auf den Kopf stellen und anders strukturieren und formatieren. Und das nenne ich Intuition. Und das ist ein sehr guter Hinweis, dass die Intuition ist. Und deswegen kann man vielleicht an der einen oder anderen politischen Analyse von Pasolini sagen, nein, die ist vielleicht nicht richtig oder die ist irgendwie, oder sein, das, wo wir ja eben schon von gesprochen haben, wenn man seinen Blick auf gewisse kulturelle Dinge sieht, die für uns mal wichtig waren, weil sie Ausdruck der Revolte waren, wie lange Haare oder sonst irgendetwas oder bestimmte Kleidung oder diese Sache, dass sie das sogar teilweise negativ gesehen haben. Aber das Zentrale, dass der Mensch sozusagen umgedreht wird von dieser Entwicklung und dass er dann vollständig zum Objekt wird oder die Tendenz dahin ist, vollständig ist es nie, weil wir haben ja immer noch eine Widerstandskraft da, nicht? Also wir wollen das jetzt auch nicht machen, aber das steckt als Bedürfnis in dieser ganzen Kapitalentwicklung drin und das zu sehen und zu sagen, da sind wir als Ganzes angegriffen und in Frage gestellt und das ist das, was man auch zu Recht als Faschismus bezeichnen kann und was man auch als Totalitarismus der wahren Gesellschaft bezeichnen müsse, das kommt aus einer Intuition heraus. Ich würde gerne einen Ausschnitt aus dem Glühwürmchen-Text vorlesen, der genau das beschreibt, also was Pasolini sozusagen vorausgesehen hat in seiner Hellsichtigkeit. Und bezieht sich zwar auf Italien, aber ich würde sagen, Italien bietet die Möglichkeit, unter Laborbedingungen das zu sehen, was auf globaler Ebene passiert. Ich glaube, das passt. Es ist durchaus möglich, dass im Verlauf der gegenwärtigen Krise und einer Neuordnung, die zwangsläufig das Land erschüttern muss, dieses Vakuum sich derzeit schon zu füllen beginnt. Vorher hatte er von einem Machtvakuum gesprochen, in dem sich die italienische Politik befindet. Ein Machtvakuum an sich, schreibt er. Also es ist durchaus möglich, dass im Verlauf der gegenwärtigen Krise dieses Vakuum sich derzeit schon zu füllen beginnt. Ein Anzeichen dafür ist die krankhafte Erwartung eines Staatsstreichs. So als ob es nur darum ginge, eine Handvoll Männer auszuwechseln, die uns seit 30 Jahren auf haarsträubende Art regieren und Italien damit in eine wirtschaftliche, ökologische, urbanistische und anthropologische Katastrophe getrieben haben. In Wahrheit würde der formale Austausch dieser Marionetten gegen andere Marionetten aus einem noch tödlicheren Kasperletheater durch künstliche Wiederaufrüstung der alten faschistischen Machtapparate überhaupt nichts nützen. Und um es ganz klar zu sagen, eine solche Truppe wäre schon in ihrer Haltung narzisstisch. Die reale Macht, die die unsere Marionetten seit etwa 10 Jahren dienen, ohne dass sie deren Realität erkannt hätten, das ist es vielleicht, was dieses Vakuum bereits gefüllt haben könnte. Und damit auch eine mögliche Regierungsbeteiligung jener großen kommunistischen Nation, die aus dem Zusammenbruch Italiens hervorgegangen ist, zunichte gemacht hätte. Denn es geht hier gar nicht ums Regieren. Über diese reale Herrschaft haben wir abstrakte und im Grunde apokalyptische Vorstellungen. Wir können uns schwerlich ausmalen, was für Formen sie annehmen würde, wenn sie unmittelbar an die Stelle jener Handlanger träte, die in ihr lediglich eine Modernisierung gewisser Techniken gesehen haben. Also diese Formen kennen wir heute, würde ich sagen. Also das ist für uns nicht mehr so schwer, sich das vorzustellen. Ja, und das ist eben, ich meine, ich gebe Fabienne recht, also ich würde das auch nicht prophetisch nennen, es war eindeutig zu sehen, damals schon, aber er ist derjenige, der das auf den Punkt gebracht hat, als einziger. Und unter anderem auch deshalb wurde er auch vollständig isoliert und von allen Seiten attackiert. Fabienne, du hast mir vor einer Woche eine CD in die Hand gedrückt. Da geht es um Takes on Pasolini. Takes on Pasolini. Und vielleicht hören wir jetzt nochmal einen Take. Mal gucken, hier der CD-Player hat sich auf Sleep gestellt. Das heißt, der hat wahrscheinlich sehr wohl die Töne, die wir hier schon fabriziert haben, wahrgenommen. Und jetzt gibt es dann halt eben noch etwas Musikalisches. Takes on Pasolini. Takes on Pasolini, das war ein Stück einer CD, die du, Fabienne, mir vor einer Woche, letzten Samstag, bei einem wohlmundigen Essen und Trinken in die Hand gedrückt hast, weil auch eine Sendung muss wohl vorbereitet sein und das macht man natürlich auch mit leckeren Speisen, das darf man ja nicht vergessen. Das muss auch mal gesagt werden und vielleicht sind wir da auch der Tradition von Pasolini nahe gekommen. Das heißt, dass man eigentlich das politische Engagement nicht mit dem kulinarischen oder nicht mit dem lebendigen Sein trennt, sondern dass man versucht, da so eine Einheit zu bringen. Und dazu gehört vielleicht auch das, was ich als alter Punk, als schräge Jazzmusik bezeichnen würde. Also so schräg war ja die jetzt nicht, sondern es war sehr anständiger Salon-Jazz, würde ich jetzt mal sagen. Kein Widerspruch. Die Frage war jetzt auch, also bevor wir jetzt da wieder auf Sendung gehen, ja, war die Frage ja auch, was das eigentlich mit diesen Takes on Pasolini auf sich hat. Also das sind diese CD, die ich KP zugespielt habe, während wir ein Eichelschwein verzehrt haben. Mit Champagnerkraut. Genau, Champagnerkraut. Das war und brasilianischem Rum. Ja, aber nicht nur. Also wenn ich jetzt die ganze kulinarische Liste aber vielleicht würden wir so der Revolution oder dem revolutionären Sein mehr als einen Schritt weiterkommen, wenn wir die Speisenkarte veröffentlichen würden. Na, vielleicht wäre das ja nochmal, Karl-Heinz, das Lachen interpretiere ich jetzt mal als eine vorsichtig deutliche Zustimmung. Okay, erzähl. Die Takes on Pasolini, ja, sind von einem italienischen Jazzer, heißt Antonio Faraò, sind die eingespielt worden mit einem Trio und sind 9 Stücke, die er von verschiedenen Büchern, Romanen und von Filmen Pasolini sozusagen, er sich einfach inspirieren lassen, während er die gesehen hat und hat daraus versucht zu sein, ein atmosphärisch-musikalisches Äquivalent so, herauszugestalten und das ist ein sehr schönes Werk, das veröffentlicht wurde und mir schien es für diese Sendung einfach eine gute Ergänzung zu sein. Man hätte ja da auch noch auf andere musikalische Sachen, die sich von Pasolini inspirieren ließen, hätte man rückgreifen können, also beispielsweise ein bekanntes Stück von den sehr bekannten und sehr populären zurzeit Radiohead, die ein Stück gemacht haben. Ich denke, auf der dritten LP, die sie geschaffen haben, das von Teorema inspiriert ist. Und an dieser Stelle kann ja Gabriele auch noch kurz etwas zu Teorema sagen, das heute Abend sozusagen im Kino vom Metropolis Kino Metropolis. Aufgeführt wird. Ich viel dazu sagen kann ich eigentlich nicht, außer dass ich den Film sehr liebe. Es ist einer meiner Lieblingsfilme von Pasolini. Dann erzähl doch mal, warum liebst du diesen Film, Teorema von Pasolini? Warum ist dieser Film einer deiner Lieblingsfilme? Ich finde, das ist einfach so, da stellt was in Frage, was damals eben auch nicht in Frage gestellt wurde, nämlich ob das jetzt wirklich, ob die Emanzipation, die man damals zum Teil erlebt hat oder man das Gefühl gehabt hat, dass es, die Zeit ist gekommen, ob die wirklich stattgefunden hat oder überhaupt stattfinden konnte. No, also was passiert, also der Pasolini macht das auf seine Art, er findet eine Figur, so einen Gast, der überhaupt nicht erklärt wird, das ist einfach ein mysteriöser Gast, der taucht auf in einer großbürgerlichen Familie aus dem Nichts und beginnt mit jedem Familienangehörigen eine Beziehung, ein Verhältnis mit dem Vater, mit der Mutter, mit der Tochter, mit dem Sohn, ein Verhältnis, kann man sagen, also ne, mehr oder weniger sexuell, mehr oder weniger erotisch, also erotisch auf jeden Fall. Und das verändert eben das Bewusstsein der Familienmitglieder und auf einmal ist der Gast weg. Und jeder Familienmitglied fängt an, also schmeißt im Grunde über Bord alles, was bis zu diesem Zeitpunkt für ihn gegolten hat. Eben die großbürgerlichen Werte, unter denen sie bis zu diesem Zeitpunkt gelebt haben. Das führt aber letztendlich eben zu keiner Emanzipation. Das ist das Verstörende an den Film. Das führt fast nirgendwo hin, also eher zum also bei der Tochter zur Erstarrung, die Mutter fängt an auch so rum zu wie heißt das denn? Sie geht fremd. Genau, so mit. Und der Vater endet schreiend in der Wüste. Die einzige, die irgendwie so ein bisschen zu sich zurückkommt, ist das Dienstmädchen. Aber das ist auch so etwas befremdet, weil auf einmal Lievita, wie heißt das denn? Sie wird zur Heiligen, schwebt über einen Bauernhof und das ganze Dorf betet sie an. Und irgendwann ist der Film zu Ende und, und man weiß, irgendwas hat hier nicht gestimmt. Irgendwas ist hier ganz falsch gelaufen und fragt sich, warum. Also das hat Gabriela perfekt zusammengefasst. Das ist wirklich im Prinzip, wie das auch klar wurde, so eine sehr, also du hast das, finde ich, sehr gut gesagt, wenn du sagst, man ist eine mysteriöse Handlung auch, weil eben die Handlung geht ja eigentlich sozusagen, der Film kommt erst zu einer Handlung, wo dieses mysteriöse Subjekt auftritt, das in einer bürgerlichen Familie aufgenommen wird, so als wäre es kein besonderes Ereignis und von diesem Zeitpunkt an wird sich diese bürgerliche Familie sozusagen desintegrieren langsam und man versteht aber lange Zeit eigentlich nicht richtig, wieso? Weil man als Kinobesucher meistens die Einstellung hat, dass Filme eine realistische Botschaft vermitteln oder etwas Realistisches erzählen. Das ist in diesem Film überhaupt nicht der Fall. Es ist eigentlich eine dichterische Parabel. Und sie ist so offen in ihrer Sinnstruktur, dass es dann sinnvoll ist, dass nach dem Film Karl-Heinz Delvaux auch noch interveniert und einige erläuternde Sachen dazu sagen wird heute Abend im Metropolis Kino. Also der Film startet 19 Uhr. Genau. Und also das ist einer der größten Filme, denke ich, wirklich, also nicht nur aus dem italienischen Kino, wirklich ein großer Klassiker. Und dann eine Diskussion darüber im Kino zu machen, auch mit Karl-Heinz, das denke ich, das wird wirklich sehr spannend. Also wenn jemand die Zeit findet, da hinzukommen, dann ist das gut. Wie kann man denn, also wenn wir jetzt schon bei den Filmen sind, so das filmische Werk von Pasolini einordnen, ist vielleicht ein zu hoher Begriff, aber ich finde ja schon diese ästhetische Sprache, in welchem Kontext ist der Regisseur Pasolini zu sehen? Der Regisseur Pasolini entwickelt sich direkt aus dem Literaten Pasolini heraus. In den 60er Jahren greift er ja relativ unverfroren zur Kamera. Das hat alle seine Freunde hat das völlig beeindruckt. Also da er hat zwar vorhin schon auf dem Set von Fellini und von Bolognini, also zwei wichtigen, einer mit Weltrang, der andere zumindest in Italien sehr bekannt, also zwei wichtige Regisseure hat er gearbeitet, er hat aber selbst nie gedreht und irgendwann hat er selbst gefunden, das kann ich auch, und hat die Kamera, das wird auch so geschildert, wirklich sozusagen auf seine eigenen Schultern geladen und hat angefangen, das nachzumachen, was er schon indirekt sozusagen gesehen hat, und hat dann gleich beim ersten Mal Accattone geschaffen, was 1961 in die Kinos kam und sogleich ein großer Erfolg war. Und diese Kraft sozusagen von Pasolinis Dilettantismus ist, denke ich, auch etwas sehr Bezeichnendes. Ein schöner Ausdruck, die Kraft des Dilettantismus. Ja, ich denke, in diesem Zusammenhang trifft es das auf jeden Fall. Und Pasolini hat sich eigentlich an ganz viele Medien hat er sich dilettantisch herangewagt. Das hat ihm auch natürlich dann regelmäßig auch Kritiken eingebracht von den sogenannten Hütern der Disziplin. Also das heißt, er hat sich herangewagt nicht nur ans Kino mit dieser eben Unverfrorenheit, sondern auch an die Musik, auch an das Theater, an alle Formen literarischen Schaffens. Er hat im Prinzip alles einfach 360 Grad praktiziert und hat sozusagen, hast du den Begriff des Avantgardistischen hast du angesprochen. Ich denke, ja. Da müsste man wahrscheinlich, irgendein Literaturwissenschaftler würde ich jetzt wahrscheinlich korrigieren, aber ich glaube, dass dieser Begriff wirklich richtig gut trifft. Insofern es typisch avantgardistisch ist, sozusagen eine puristische Aktivität über den Haufen zu werfen und über jegliche Grenzen, mediale Grenzen, inhaltliche Grenzen hinaus zu wirken. Ich würde Pasolinis Regisseurtum sozusagen, das sich anfangs der 60er Jahre entwickelt, einfach in diesem Zusammenhang auch verstehen. Bleibt denn das eigentlich über die ganze Zeit? Ich meine, auch im Hinblick darauf, dass man keine Mystifizierung betreiben möchte, ist das ja ein Zeichen der Zeit gewesen damals. Das haben ja viele gemacht, einfach irgendetwas Neues gemacht und auch mit, ob man es Dilettantismus nennt oder sagt, man hat etwas gemacht, ohne dafür geprägt geworden zu sein. Nicht? Ansonsten läuft ja die ganze Entwicklung darüber, du wirst ja durch irgendetwas geprägt dazu und ausgebildet und natürlich auch strukturiert und so weiter. Und das ist aber natürlich die Zeit in den 60er Jahren, wo es einfach einen gesellschaftlichen Aufbruch gegeben hat. Nicht? Und den hat dann Pasolini vielleicht für, das muss man sehen, man darf das nicht vergessen, dass es diesen Aufbruch gab. Den hat dann Pasolini aus meiner Sicht wahrscheinlich für sich besonders ausgenutzt und umgesetzt. Also deswegen wäre die Frage, gut, er ist 75 ermordet worden, wäre die Frage, ob sich das durchzieht. Ich habe das Wissen nicht über dieses ganze Film. Ich habe vielleicht 5-6 Filme von Pasolini gesehen. Ob sich das durch die ganzen, dieses Ungeprägte und zieht sich das durch die ganzen Filme durch, die ganze Zeit? Oder wird nicht der Regisseur irgendwann, weil er selber so viel Erfahrung gemacht hat, das bist ja selber Profi, nicht? Irgendwie nach drei Filmen bist du irgendwie Profi. Klar, selber. Ja. Aber wenn man bedenkt, dass ein letzter Film Salon ist, vielleicht kannst du eher was, also einer der verstörendsten Filme der Filmgeschichte, würde ich sagen, dass das bleibt. Also der ist jetzt nie, oder? Also ich weiß nicht, ob du jetzt... Also ich denke, wenn Karl-Heinz Frage richtig verstanden habe, dann fragst du ja auch, also ob das bleibt sozusagen im technischen Sinne. Also Pasolini ist natürlich, denke ich beispielsweise, wenn wir jetzt schon vom Theorema sprechen, ist der 1968, kann man ihn wirklich schon als absoluten Profi auf dem Gebiet anschauen. Genau. Glaube ich auch, dass er nachher selbst zu einer Autorität auf diesem Gebiet wird. Aber was du sagst, Gabriela, ich glaube, das stimmt genau, weil nicht so sehr vielleicht, was das Mittel des Kinos oder der siebten Kunst angeht, sondern vielmehr, was sozusagen die Unverfrorenheit, mit der er an alle neuen Themen oder die Themen, die ihn im Moment sozusagen in seiner genialen Intuition beschäftigen, an die geht er einfach völlig unverfroren heran. Und auch sozusagen, ich denke, dass sozusagen das Attribut oder das Prädikat, mit dem er sich an alle Sachen heranwagt, immer das ist, nicht akademisch vorgebildet zu sein, weil ihm das eine bestimmte Perspektive auf die Sachen auch zulässt, die andere eben nicht haben. Und diese Strategie, die wendet er auf eine unglaublich kräftige Art und Weise, wendet er die an, sodass er eben einen Blick hat, den man eigentlich immer, also von Film zu Film eigentlich immer wieder nicht versteht. Man erwartet irgendetwas und er unterläuft eigentlich alle Erwartungen von Film zu Film, von Buch zu Buch. Also er nimmt den Zuschauer immer sozusagen a contropiede, auf dem falschen Fuß. Ja, er zieht sich nie, also vor nichts zurück. Ne? Das ist schon das, was ihn ausmacht in der Kunst, in der Würdet ihr denn sagen, dass die Filme von Pasolini grundsätzlich eine Gesellschaftskritik enthalten und auch ausdrücken wollen? Oder ist es auch teilweise nur ein Ästhetik? Die Frage ist ja wichtig, nicht? Also vielleicht nennen wir auch mal so die Filme, vielleicht ist dem einen oder der anderen Zuhörerin die Filme als Titel, so geht mir das ja so noch in Erinnerung. Also Akatone, wer nie sein Brot mit Tränen aß, das erste Evangelium Matthäus, der 12. Dezember, der Schweinestall, die Erde gesehen vom Mond, was sind die Wolken, die Geschichte einer Papierblume, Edipo Re, also Bett der Gewalt, Gastmahl der Liebe, große Vögel, kleine Vögel, La Ricotta, La Rabbia, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, La Rabbia, La Rabbia, Mama Roma, der Film lief gestern, Medea und heute haben wir ja schon gesagt, Metropolis, Theorema, Geometrie der Liebe. Das sind ja auch sehr poetische Filmtitel. Naja, gut, das Erste, was man dazu wahrscheinlich, was einem in den Sinn kommt, möchte aber niemandem das Wort wegnehmen. Also ist natürlich das Pasolini 1965 selbst. Der hat ja immer sozusagen über alles, was er gemacht hat, hat er auch dann theoretisch reflektiert, um das sozusagen auch immer einen sehr problematischen Metadiskurs über alles, was er gemacht hat, geführt. Und 1965 hatte er, da war er auch beispielsweise sehr dilettantisch, aber ich meine das durchaus im positiven Sinn, also einen hohen Dilettantismus praktiziert. Er hat auch da dann plötzlich angefangen, er wollte sozusagen eine Theorie der Filmsprache auch entwerfen und hat das gemacht aufgrund von Vorlagen, die es schon gab. Dafür wurde er natürlich auch kritisiert und ausgelacht und was auch immer. Die sind aber bis heute, das ist sehr interessant, immer noch relevant. Und in diesen filmtheoretischen Schriften spricht er vom Cinema di Poesia, also vom Film der Dichtung oder dem dichterischen Film. Und das, denke ich, kommt einem gleich in den Sinn, wenn man, wie du, KP, das gerade gesagt, dass da auch die poetischen Titel sich vergegenwärtigt. Aber ich würde, wenn ich darf, gerne auf die spannende Frage von Karl-Heinz noch mal kurz eingehen. Also hat dann dieser Film von Pasolini eine gesellschaftskritische Relevanz? Und ich würde wirklich völlig ausnahmslos sagen, jeder einzelne Film auf jeden Fall dezidiert und 100%. Das hat natürlich damit zu tun, dass Pasolini wahrscheinlich dem sartreanischen Begriff des engagierten Intellektuellen, des engagierten Autors in jeder Hinsicht hundertprozentig entspricht. Sartre und Pasolini hatten auch ein sehr gutes Verhältnis, also die haben auch brieflich kommuniziert. Und ich glaube, es gibt eigentlich keinen wirklichen Intellektuellen in Italien, der so sehr dem der Vorstellung von Sartres Intellektuellen entsprochen hat, wie das Pasolini der Fall war. Und ich denke, dass diese Gesellschaftskritik, die Karl-Heinz angesprochen hat, in jedem Film extrem stark ist, aber sich eben in Funktion seines Verständnisses der italienischen Gesellschaft dann auch sukzessive verändert. Also was vielleicht ganz interessant ist in diesem Zusammenhang, ist die sogenannte Trilogie des Lebens, sich zu vergegenwärtigen. Also diese Verfilmungen von drei Klassikern aus der Weltliteratur, also der Decameron von Giovanni Boccaccio, dann die 1001-Nacht Märchen, die er umgesetzt hat filmerisch, und die Canterbury Tales von Chaucer. Die könnte man sozusagen im ersten Zusammenhang oder im ersten Hinblick könnte man die einfach als ein Kino, das amüsiert, anschauen. Ja, es ist ein Kino, das witzig ist, natürlich immer gemäß der literarischen Vorlage, das ganz viel Körper zeigt. Ja, wenn man heute in den Saturn geht, dann findet man diese Filme unter Softporno oder irgend so etwas, oder Schwulenkino oder irgendeine von diesen schlechten Kategorien, die es gibt, wo Pasolini natürlich immer nie reinpasst. Und bei diesen Filmen beispielsweise, die man wirklich, wenn man möchte, kann man sich einfach in den Sessel lehnen und sich sie reinziehen. Aber auch bei diesen Filmen ist es ganz klar, dass Pasolini eine gesellschaftliche Botschaft sozusagen darstellen möchte. Und zwar wollte er sozusagen die unverfremdete menschliche Natur als einem gegen die bürgerliche Gesellschaft, die sozusagen vom Leben entfremdet ist, als ein Sinnbild sozusagen zu vermitteln. Was aber ganz interessant ist, ist nachzuvollziehen, wie Pasolini ein Jahr später, nach dieser Trilogie des Lebens, die einen immensen Erfolg auch hatte, wie eigentlich viele seiner Filme, hat er sich